Zu Ehren der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK richteten an ihn die außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter von Indonesien und Indien in der TVRK Blumenkörbe und Glückwunschbriefe, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter von Malaysia und der Geschäftsträger AI der Bundesrepublik Nigeria Glückwunschbriefe. Die Blumenkörbe und Glückwunschbriefe für ihn wurden den zuständigen koreanischen Mitarbeitern jeweils übergeben.